Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu meiner Person, für die, die mich jetzt so noch nicht kennen, und dass wir uns nicht allzu fremd sind. Ich hoffe, das ist okay, wenn wir uns duzen. Also mein Name ist Arthur Klassen und ich bin ja in dieser Gemeinde und darf seit einigen Jahren den Chor auch hier schon leiten. Und seit längerer Zeit hatte ich einmal den Jugendchor geleitet und seit ungefähr zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren darf ich auch den Gemeindechor oder am Gemeindechor dienen. Und seit dieser Zeit wurde mir auch die Hauptverantwortung für den Musikdienstbereich in unserer Gemeinde übertragen. Und mit Gottes Hilfe möchte ich das auch wirklich bibelfundiert, diesen Dienst tun und auch darin wachsen. Und ich bin mit meiner Frau Olga seit 10 Jahren glücklich verheiratet. Und wir haben 3 wunderbare Kinder ausgeliehen bekommen von Gott oder die uns anvertraut wurden. Aber die können leider heute aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Ja, das kommt dann auch manchmal ungeplant, aber Gott führt souverän und da zweifeln wir nicht dran. Okay, ich möchte uns einmal den Psalm 150 vorlesen. Wer die Bibel dabei hat, ihr könnt die auch gerne benutzen. Immer wieder mal werde ich Stellen nennen, die wir auch dann aufschlagen können. Ich hoffe, wir kommen mit den 45 Minuten hin. Seht es mir nach, wenn das sich ein bisschen verzögert. Da ist einfach sehr viel, was dieses Thema betrifft. Also Psalm 150. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht, lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten, lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit, lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Laute, lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Diesen Psalm, den hatten wir gerade im Gottesdienst ja auch schon mal gehört, ja, da hatten wir ja dann mit dem Chor das vorgetragen. Der zeigt uns einfach, wie die vielen anderen Lieder in dem Alten Testament, in diesem Buch der Psalmen, wo eigentlich eine ganze Liedersammlung ist. Und wir möchten heute einmal kurz anfangen, da könnt ihr euch einmal auch diese Inhaltsangabe kurz angucken. Ich will da einmal kurz rüberfliegen, dass ihr wisst, wie das ungefähr laufen wird. Wir möchten uns zuerst einmal angucken, was das Alte Testament über Musik sagt. Und wir möchten uns aus dem Alten Testament herausleiten, also allgemeingültige Prinzipien, die wir dann für die Musik nutzen können. Dann gucken wir uns einmal das im Neuen Testament verschiedenste Begriffe an, über die Musik geschrieben steht, Musik und Gesang. Und dann wollen wir die Verknüpfung sozusagen zwischen Alten und Neuen Testament uns einmal angucken, wie die miteinander verknüpft sind. Und dann gehen wir etwas mehr in den Kontext der Gemeinde selbst und wollen uns angucken, was das alles mit der Musik aus der Bibel, mit dem Gesang für uns heute im Kontext der Gemeinde zu tun hat. Und da werden wir dann darauf eingehen, auf Fragen wie zum Beispiel, warum singen Christen oder wer soll singen und für wen sollen wir singen? Und zum Schluss gibt es auch mal ein paar prüfende Fragen, die wir uns persönlich dann für uns beantworten können. Es wird teilweise so sein, dass aus einigen Unterpunkten nochmal Punkte auftauchen, die in einem anderen Punkt schon genannt wurden. Aber das ist einfach jetzt, ich sag mal so, thematisch so geordnet, dass es da reinpasst. Deswegen wird teilweise ein bisschen Wiederholung aus den anderen Punkten sein, nur dass ihr da euch nicht wundert, wenn ihr das gerade schon mal in der einen oder anderen Form gehört habt. Okay, lasst uns mal ins Alte Testament gehen. Generell finden wir in dem Alten Testament die Wichtigkeit der Musik, die stellt sich da sehr schnell heraus. Es tauchen im Alten Testament über 265 Mal so Begriffe auf wie Musik, Gesang und das variiert natürlich dann je nach Übersetzung. Aber darin ist einfach erkennbar, wie ernst oder wie wichtig Gott Musik ist oder wie ernst er die Musik nimmt. Und ja, schon im ersten Buch Mose, im 4. Kapitel, da taucht zum Beispiel schon Jubal auf. Das ist der erste Musiker, der in der Bibel erwähnt wird. Und der wird dann auch zum Beispiel als Vater der Flöten- und Harfenspieler aufgeführt. Ist auch ganz interessant. Ja, auch die Vielfalt von den Instrumenten im Alten Testament, die ist sehr groß. Wir haben das jetzt zum Beispiel in dem Psalm 150 gelesen, ja, mit dem Zimbeln, Saitenspiel, Harfen, Flöten, Lauten. Also es war eine ganz große Vielfalt an Instrumenten im Alten Testament. Da waren auch Schlaginstrumente dabei, die nennt man dann auch Perkussionsinstrumente oder Percussions. Das sind dann wie Trommeln oder Pauken und sowas. Saiteninstrumente, Blasinstrumente. Und im Alten Testament war das immer so, man muss einfach sich das vor Augen haben, das vergisst man heute in der Zeit so. Wenn man Musik gehört hat, dann war das nicht von einem MP3-Player, sondern es war immer Live-Musik. Ja? Das war, wo Leute zusammengekommen sind, um Musik live zu machen und das an bestimmten Orten. Das heißt, es war nicht überall Musik zu hören, sondern es waren auch bestimmte Orte dafür. Und so geschah die Musik zum Beispiel am Tempel. Da lesen wir sehr viel von Musik. Und das war dann unter Anleitung auch von Chorleitern und von Vorsängern. Und uns sind in der Bibel oder in den Psalmen auch einige Chorleiter aufgezählt. Und auch, dass die Leviten ausgewählt wurden, den Musikdienst ja, als Priester mit zu übernehmen. Und das Musikmachen, das war sehr strukturiert. Gott hatte sich einen ganz detaillierten Plan gemacht, wie er die Musik haben möchte. Das war nichts Chaotisches. Da waren halt Leiter, da waren eingesetzte Gruppen am Tempel, die gedient haben. Das war alles sehr strukturiert, geordnet. Und das sehen wir in diesen Ordnungen, die Gott und dem, für den Tempelbau und auch für die ganze Ordnung in der Bibel hat niederschreiben lassen. Und im Alten Testament wird auch immer wieder dazu aufgerufen, Gott Lieder zu singen, zu spielen. Und ja, besonders wird das deutlich einfach in diesen 150 Psalmen, ja, die eine Sammlung, wie gerade schon gesagt, von Liedern sind, wo Gott gelobt, gepriesen, besungen wird. Und ja, auch Mose und die Israeliten, die haben auch für Gott gesungen, als sie zum Beispiel aus Ägypten ausgezogen sind. Das lesen wir in 2. Mose 15,1 zum Beispiel. Ja, über Anbetung findet man im Alten Testament ebenso viele Beispiele oder Stellen. Denn Gott, der ist ein eifersüchtiger Gott. Das ist auch schon in den 10 Geboten, hat er das dem Volk Israel weitergegeben, dass er alleine angebetet werden soll oder werden will. Und so warnt Gott auch immer wieder die Israeliten davor, anderen Göttern nachzulaufen oder sie anzubeten. Gott beansprucht sozusagen die Anbetung für sich alleine. Und wir hatten das auch gerade in der Predigt von Rudi noch gehört, dass wir diese Anbetung Gott bringen sollen, einfach weil er derjenige ist, der uns herausgerissen hat aus dieser Dunkelheit. Und darauf werden wir gleich dann nochmal ein bisschen näher eingehen, wenn wir in das Neue Testament reingehen. Aber diese Anbetung, also Gott möchte groß gemacht werden, möchte verherrlicht werden, und das sollte auch immer die Aufgabe von Israel sein, wo er sie dann auch gewarnt hat, nicht anderen Göttern nachzulaufen, sondern ihm allein. Und ja, immer wieder steht ja Anbeten und Beugen, also die Knie beugen, im Zusammenhang damit, mit der Anbetung. Einfach weil Gottes Herrlichkeit so groß ist, darauf werden wir auch gleich nochmal etwas genauer eingehen, ja, dass die Leute nicht anders konnten, als ihr Gesicht auf den Boden zu richten oder auf die Knie zu gehen oder sogar teilweise wie tot umfallen. Also das Anbeten, das hat somit auch eine etwas mit einer demütigen Haltung zu tun, ja. Und das können wir auch an solchen Stellen lesen, wie wir gleich dann auch sehen werden. Ja, selbst der König Nebukadnezar, der forderte ja damals das Volk auf, sein Standbild anzubeten, und die sollten sich alle davor niederwerfen. Das lesen wir in Daniel 3. Außer dass das die Freunde von Daniel nicht getan haben, sie wollten sich dem nicht unterwerfen. Also Anbetung hat also immer etwas damit zu tun, sich selbst zu demütigen und die Macht und Erhabenheit des Größeren anzuerkennen. Und das zeigt damit, dass man sich niederwirft oder sich demütigt, dass man sich dem Größeren unterstellt. Und der Größere in dem ist hier Gott, unser Gott. Generell, was können wir uns, wenn wir jetzt das Alte Testament nehmen, für gültige Prinzipien ableiten aus dem Alten Testament? Also wenn wir jetzt das zum Beispiel durchforsten in Bezug auf Musik, dann stellen wir fest, dass die Musik meistens im Zusammenhang mit Gesang geschah und es wurde halt zu vielen verschiedenen Anlässen musiziert und gesungen, wie zum Beispiel, wenn es um Freude ging, wenn es um Dankbarkeit ging oder um Hoheit auszudrücken oder nach einem errungenen Sieg oder auch nach einer Errettung. Und ebenso Anlässe wie über die Schöpfung oder ein Anlass zum Lehren wurde gesungen, aber auch zum Götzendienst. Und sichtbar aus diesen Anlässen heraus ist, dass die Musik oder der Gesang immer ein Objekt hat. Das heißt, ein Objekt, gehen wir später nochmal etwas genauer ein, aber ein Objekt ist etwas, das man besingt. Ebenso hat auch ein oder verfolgt die Musik auch ein Ziel, also neben dem Objekt verfolgt die Musik auch immer noch ein Ziel und es wird zum Beispiel gesungen und gespielt, um Gott zu verherrlichen und zu erhöhen, ebenso aber auch einander zu erbauen und ermutigen, aber auch um das Volk im Krieg zum Beispiel zu vereinen und auch bei Anbetung zum Beispiel zu vereinen. Das sind alles so Anlässe, zu denen man auch gesungen hat. Und da die Musik und das oder der Gesang, welches mit Gott in Verbindung steht, also ziemlich häufig anzutreffen ist, lässt sich daraus erkennen, dass Gott einen großen Stellenwert diesem gegeben hat, im Alten Testament auch schon. Also Gott nimmt Musik sehr ernst. Und wenn wir zum Beispiel im 2. Chronik 5, 12 bis 14 uns ansehen, da wird halt beschrieben, ich glaube, wir schlagen das uns einmal auf, 2. Chronik 5, 12 bis 14. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Hemam, Judutun und ihre Söhne und ihre Brüder in weißen Leinen gekleidet, dastanden mit Zimbeln, Harfen und Lauten östlich vom Altar und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen, da war es, wie wenn welche, die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um Gott zu loben und zu danken und ihm zu danken. Also das war nicht einfach so, die Musik, ja, wir lesen hier, die waren wie eine Stimme zu hören gewesen sein. Das heißt, es waren Profis, es waren professionelle Musiker, die so geübt waren, dass es von außen klang, wie als wenn nur einer spielen würde, aber einfach nur mächtig. Das war etwas, wo Gott Qualität in der Musik haben wollte. Ja. Deswegen wurden auch die Leviten freigestellt zum Beispiel für genau diesen Musikdienst. Die haben Tag und Nacht haben sie musiziert und wir sehen zum Beispiel in 1. Chronik 23, dass da 4000 Leviten in diesem Musikdienst waren. Das waren genau 10% von den Leviten, die für den Dienst am Tempel ausgesondert waren, dass die 4000 Leviten dort wirklich nur für die Musik freigestellt wurden. Also es waren professionelle Musiker, sage ich jetzt mal so. Zum anderen, ein anderes Prinzip, was wir noch finden, ist zum Beispiel, dass jedes Mal, wenn das Wort Gottes wiedergefunden wurde, ja, im Alten Testament, oder eine Umkehr von den Israeliten stattgefunden hat, von dem Götzendienst weg zu dem zu Gott hin, dann führte es dazu, dass die Könige, die Israel geführt hatten, Die Israeliten haben sich gereinigt, die Könige haben sich gereinigt, die haben die Städten zerstört, wo Götzendienst getrieben wurde. Sie haben die Gottesdienste wieder eingeführt. So wurde das zum Beispiel auch beim Passafest, das wurde zum Beispiel wieder eingeführt. Dann, als bei Josia die Schriftrollen gefunden wurden im Tempel, die verschollen waren und wo die dann durchgelesen wurden, diese Schriftrollen, das können wir in 2. Könige lesen, dann hat ein Umbruch stattgefunden im Volk. Ja, der König hat das gemerkt, die haben ihre Kleider zerrissen, die haben getrauert darüber, über ihren Zustand, weil sie erkannt haben, durch die Schrift, die sie damals vorliegen hatten, welche Wege sie eigentlich als Gottes auserwähltes Volk gehen sollten und welche sie letztendlich dann gegangen sind. Also es hat immer wieder dazu geführt, auch dass die Musik dann wieder neu eingesetzt wurde. Es wurde zwar auch für Götzendienst Musik geführt, aber jedes Mal, wenn sozusagen wieder Gottes Wort aufgefunden wurde und Umkehr stattgefunden hatte, kam wieder gute, gesunde, geistliche Musik heraus. Und das Prinzip daraus ist einfach, wenn Gottes Wort in gesundem Maß bei uns vorliegt, daraus kann auch gesunde geistliche Musik entstehen. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, werden wir auch nicht gute geistliche, wohlgefällige, also Gott wohlgefällige Musik daraus machen können. Das heißt, die Schrift, die liegt dem immer zugrunde. Das muss die Basis sein für Lieder, für Gesang, für den Musikdienst. Einmal kurz zu den Objekten, was ich vorhin angesprochen hatte. Wir können uns einmal 2. Mose 32 aufschlagen. 2. Mose 32, die Verse 18 bis 19. Ich möchte euch jetzt nur einmal kurz zeigen, was ein Objekt in diesem Fall ist. Und ihr werdet hoffentlich merken, was für ein Objekt das ist. Ich lese das einmal vor von Vers 18. Hier kommen gerade Mose und Josua vom Berg Sinai mit den Steintafeln, also mit den Gesetzestafeln. Er aber antwortete: Das klingt nicht nach Siegesgeschrei oder wie Geschrei der Niederlage, sondern ich höre einen Wechselgesang. Es geschah aber, als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte Moses Zorn und er warf Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass das Objekt bei diesem Gesang nicht ein gutes war. Ja, das war hier jetzt zum Beispiel, das Objekt war das goldene Kalb. Das heißt, die Israeliten hatten dieses goldene Kalb angebetet und das war jetzt das Objekt in ihrem Gesang, in ihren Tänzen. Nur einmal kurz zum Aufzeigen, was ein Objekt zum Beispiel ist. Ebenso sehen wir auch zum Beispiel den Lobgesang von Mose und Israel, also nach der Errettung aus dem Schilfmeer, wo die Ägypter von Gott vernichtet wurden in diesem Wasser, dass sie da auch einen Lobgesang gemacht hatten und zusammen gesungen hatten. Und da ist das Objekt einfach Gott selbst. Ja, die preisen Gott, dass er sie errettet hat. Sie haben sich gefreut darüber, dass er so souverän sie durch dieses Meer geführt hat und die Ägypter vernichtet hat und sie, so wie er es versprochen hatte, wirklich beschützt hat. Und generell sehen wir dann einfach bei allen Liedern, die im Testament, im Alten Testament aufgeführt sind, dass sie diese Lieder etwas Bestimmtes besingen. Und das nennt man halt dann ein Objekt. Und das Objekt eines Liedes, das ist das, was letztendlich dann auch angebetet wird. Deswegen ist für uns zum Ableiten als Prinzip, dass immer, wenn wir als Gläubige Musik machen, Musik hören, sollte dieses Objekt nicht irgendetwas sein, sondern es sollte Gott sein in unseren Liedern. Einmal kurz nur zusammengefasst zu der Musik im Alten Testament. Also es ist immer Anbetung Gottes durch Musik geschehen. Dann hat die Musik immer ein Ziel und einen Zweck. Ja, das, wie wir vorhin hatten, dass sie zur Freude gesungen werden konnten oder auch, dass es Musik immer einen Anlass hatte, wenn ein Sieg errungen wurde oder Errettung oder die Lehre selbst und auch die Schöpfung, also das war ein Anlass, warum man gesungen hatte. Dann hat die Musik immer ein Objekt. Ja, entweder ist das Objekt, welches besungen wird, Gott selbst, und wenn nicht, dann ist es ein Götze, der besungen wird. Und dann einmal noch, dass aus gesundem Wort Gottes folgt dann die gesunde Musik. Dann Musik, die vielfältig und qualitativ gut ist, die ist Gott auch wohlgefällig, weil Gott das auch, ich sag mal so, für das Alte Testament, für den Tempelbau so detailliert aufgetragen hatte. Daran sieht man einfach, dass Gott vielfältige und qualitativ gute Musik, dass ihn das ehrt. Weil Gott ist, ich sag mal, selbst in seinem Wesen kreativ. Und wenn wir in der Musik zum Beispiel kreativ sind, ist das auch wie eine Art Spiegel, die wir zu Ehre Gottes den anderen Menschen sozusagen bringen können und wo man einfach dann nur staunen soll über das, was Gott in uns bewirken kann oder was Gott uns für Gaben schenkt, einfach um ihn zu ehren. Ja, also diese Kreativität, die sollen wir als Gläubige auch widerspiegeln, weil Gott das halt auch wohlgefällig ist. Dann haben wir noch gesehen, dass Musik also immer etwas Gesellschaftliches war, wo Leute zusammengekommen sind, und das war immer öffentlich. Und Musik wurde halt von bestimmten oder von Personen gemacht an bestimmten Orten. Und das mit der Musik am Tempel, das hatten wir ja gerade schon gehabt, dass sie freigestellt waren dafür, dass diese 4000 Musiker freigestellt waren. Es waren in 24 Gruppen aufgeteilt mit 12 Sängern und einem Leiter. Und es gab sozusagen wirklich 24 Stunden Musik, die sie da geübt haben und auch gespielt haben. Also eine hohe Priorität, die Musik im Alten Testament, die Gott sehr ernst nimmt. Wir möchten einmal weiter zum Neuen Testament gehen. Und wir Christen heute, wir leben ja nicht mehr unter dem Gesetz, wie es damals zu der Zeit im Alten Testament war. Und wir leben heute in der neutestamentlichen Gnadenzeit. Und die Frage, die sich dann uns stellt, ist, was haben wir dann noch mit dem Alten Testament zu tun? Und wir leben ja eigentlich nicht mehr unter dem Gesetz. Und dann hat das ja eigentlich auch keine Bedeutung mehr für uns. Meinen wir, vielleicht. Richtig ist aber, dass Jesus durch sein Kommen auf diese Erde das Gesetz erfüllt hat. Ja? Und er hat das erfüllt. Er hat die ganzen Gesetze, die Opfern und die Anbetung an einem bestimmten Ort, das hat er durch seinen Opfertod sozusagen erfüllt. Das heißt aber nicht, dass das aufgehoben ist. Erfüllt heißt nicht aufgehoben. Und wir wollen uns jetzt mit den Begriffen etwas auseinandersetzen, die im Neuen Testament verwendet werden für das Singen und für das Musikmachen. Und wir möchten dann damit eine Verknüpfung schaffen zu dem, also vom Neuen Testament zum Alten Testament zurück. Und möchten sehen, dass dieses Erfülltsein wirklich nicht aufgehoben heißt, ja, diese Prinzipien. Man muss natürlich beachten, dass nicht alles im Alten Testament, das sind ja, man muss ja diese Textgattungen sehen, ob das jetzt ein Geschichtsbuch ist oder ob das ein Lehrbuch ist, so wie zum Beispiel die Briefe von Paulus, dass man nicht eins zu eins jetzt das übernehmen kann aus dem Alten Testament, sondern man kann Prinzipien daraus ableiten, die wir nutzen können. Genau. Zum Beispiel, ich werde das jetzt ein bisschen überfliegen mit den Begriffen im Neuen Testament. Zum Beispiel kommt im Griechischen da einmal vor Symphonia, und das taucht da auf, wo Jesus von dem Gleichnis erzählt, vom verlorenen Sohn, wo der ältere Sohn nach Hause kommt von der Arbeit und er hört zu Hause auf einmal Musik und Reigen. Und dieses Wort Musik, das heißt im Urtext dann Symphonia, also es ist Musik, also Töne produzieren durch mehrere Instrumente oder eine Gruppe auch von spielenden Musikern. Generell, also das war jetzt, ist jetzt dieses Wort Musik, was da einmal drin vorkommt, generell haben wir im Neuen Testament deutlich weniger Stellen, wo es um Musik geht, aber wir werden dann sehen, wie die Verknüpfung ist zwischen Alten und Neuen Testament. Und davor möchten wir einmal noch mal ganz kurz vier Verben uns angucken, die für das Singen benutzt werden. Es ist zum Beispiel treneo, heißt das. Da gehen wir gleich nochmal einzeln durch. Das kommt viermal vor. Hymneo viermal. Psallo kommt viermal vor. Und eido kommt fünfmal vor. Das sind jetzt Begriffe, die im Griechischen stehen, die für verschiedene Anlässe gebraucht wurden. Jetzt gehen wir zum Beispiel einmal auf treneo ein. Das sind zum Beispiel Klagen und Beweinen. Ja, das sind Lieder, die zu traurigen Anlässen gesungen wurden. Also Trauerlieder. Im Alten Testament gab es auch solche Lieder. Ja, zum Beispiel die Trauer oder wo die Propheten die rufen zur Trauer über Sünde auf. Aber im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel in Matthäus 11, Vers 17: Wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht gewehklagt. So. Also es gibt Lieder, die halt mit dem Verb treneo beschrieben werden, also trauern, beweinen. Dann, so das sind dann vier Stellen für diese Trauergesänge, dann gibt es einmal Hymnos, ja, das ist ein Lied, also mit religiösem Inhalt, also es ist ein Loblied, also gesungen an eine Gottheit. Ja, das ist eher, ich sag mal so, ein bisschen globaler, also größer umfassend, aber es ist mit religiösem Inhalt und halt gesungen an eine Gottheit. Und das kommt zum Beispiel im Alten Testament, kurz zurückgegriffen, 36 Mal im Buch Daniel vor. Und im Neuen Testament finden wir das auch an vier Stellen, zum Beispiel in Matthäus 26, 30, da wo Jesus mit seinen Jüngern vom Passamal kommt. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und dieses Loblied gesungen, das ist genau dieses Hymnos, was im Griechischen uns da so gegeben ist als Wort für dieses Singen. Dann gibt es noch einmal Psallo, was ich gerade einmal erwähnt habe. Das heißt eigentlich direkt übersetzt so Psalmen singen. Das ist also ein Loblied mit oder ohne instrumentaler Begleitung. Und die Wurzel also dieses Wortes oder dieses Singens ist das Saiteninstrument zupfen. Also daher ist die Wurzel. Und auch das kommt in dem Buch Daniel 36 Mal vor. Und im Neuen Testament finden wir das auch ein paar Mal. Und wir möchten einmal kurz 1. Korinther 14, 5 lese ich einmal vor. Was ist denn nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstande. Ich will Lob singen mit dem Geiste, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Also das ist dieses Wort Psallo, was da auch ein paar Mal im Neuen Testament vorkommt. Und ein Vers zum Beispiel aus Jakobus 5, Vers 13, da heißt es zum Beispiel, leidet jemand unter euch Trübsal, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ja, und da ist genau dieses Wort Psallo auch hinter. Da soll man Psalmen singen, wenn einer guten Mutes ist. Und wir sehen jetzt zum Beispiel an der nächsten Stelle, die ich jetzt einmal lesen möchte, und es wäre gut, wenn wir die auch einmal mit aufschlagen, das ist Römer 15, Vers 9, weil die gleich mit unter anderem entscheidend ist für die Verknüpfung zwischen Altem und Neuen Testament. Also Römer 15, Vers 9. Da heißt es, auf dass die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Begnadigung willen. Wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Paulus, der benutzt in dem Brief an die Römer hier das Alte Testament. Also Rudi hatte das vorhin in der Predigt auch schon erwähnt, dass immer wieder ja, in diesen Petrus-Stellen, die er gelesen hatte, das Alte Testament zitiert wurde an mehreren Stellen. Hier macht Paulus jetzt genau das Gleiche, und zwar der Teil, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Paulus greift hier aufs Alte Testament zurück und zitiert es. Und das Interessante dabei ist, diese starke Verbindung, gerade dass Paulus diese Stelle jetzt zum Gesang im Neuen Testament erwähnt. Im Alten Testament, diese Stelle, die da erwähnt ist, da geht es damals darum, dass Gott den David errettet hatte vor seinen Feinden. Und das ist ein der Psalm 18, das ist nämlich das, was Paulus da zitiert. Dieser Psalm 18, das ist diese Stelle, wo David Gott Lob bringt und Dank sagt dafür, dass Gott ihn errettet hatte. Und deshalb sollte auch sozusagen durch diesen Psalm, das sollte ja auch gesungen werden, sollte das Haus Israel oder Israel Lob singen, also Psalmen singen. Paulus erwähnt hier aber in dem Kontext in Römer gerade, dass Gott die Heiden auch errettet hat. Ja? Damals David von den Feinden errettet, die sollen jetzt singen. Jetzt erwähnt Paulus das in dem Kontext, dass Heiden errettet wurden, also sollen darum auch die Heiden singen. Ja, das ist jetzt eine zum Beispiel, eine konkreter Auftrag an uns Gläubige, dass wir Gottlob singen sollen und verherrlichen sollen. Das zum Beispiel aus dieser einen Stelle diese starke Verknüpfung ist. Das heißt, generell kann man daraus nehmen, wenn im Alten Testament gesungen wurde und Musik gemacht wurde und Instrumente gespielt wurden, dann gilt das für uns in der neutestamentlichen Zeit ebenso. Dass wir im Neuen Testament oder in der jetzigen Zeit auch singen sollen, Musik machen sollen und Instrumente spielen sollen. Einmal diese Verknüpfung zwischen Altem und Neuen. Weiter gehen wir noch einmal mit einem anderen Begriff, der heißt Eido, der auch ein paar Mal im Neuen Testament vorkommt. Und das heißt sowas wie geistliches Lied. Wir kennen das vielleicht aus dem Deutschen, das heißt Ode. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ode, die Freude. Ja? Also das ist, sag mal, so ein deutsches Wort, woher das herkommt. Ja? Das ist ein geistliches Lied, also eine geistige Tätigkeit, die da eigentlich also gemacht wird und also eine allgemeine Art zu Lob singen. Weißt du, das hört sich jetzt vielleicht alles so ein bisschen ähnlich oder gleich an. Ja? Ich will nur einmal kurz zeigen, dass für die Musik im Neuen Testament auch einiges geschrieben steht, gerade was dieses Singen betrifft. Und wir gucken uns dann gleich nochmal an im Weiteren, was dieses Singen oder was das speziell eigentlich für uns als Christen bedeutet, wie wir singen sollten und für wen. Dieses Eido, das wird zum Beispiel viel in der Offenbarung verwendet. In Offenbarung 5, Vers 9. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft. Durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Also du sollst singen, ja, das diese Aufforderung im Alten Testament, im Offenbarung meine ich. Und auch hier gibt es jetzt eine weitere Stelle, die auch eine Verknüpfung zwischen dem Alten und Neuen Testament hat, und zwar Offenbarung 15, Vers 3. Da heißt es nämlich, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Hier im Neuen Testament, am Ende sozusagen der Bibel, wird auch wieder das Alte Testament zitiert. Das Lied Moses, das hatten wir vorhin gerade schon mal kurz gehabt, wo Israel errettet wurde von der ägyptischen Hand. Jetzt wird das hier im Neuen Testament verwendet. Das heißt, Israel wurde errettet und deswegen sollen wir hier das singen, oder es wird erwähnt, und sie singen das Lied Moses, ja, also zu der Zeit für Offenbarung. Und das zweite Lied, da geht es dann sozusagen um das Lied des Lammes, ja, also das ist der Vers nochmal. Und sie singen das Lied des Moses, das ist das erste Lied, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Das Lied des Lammes, das ist ja eigentlich das, wo es alles hinauslaufen soll, weil das Lamm ist das, also Jesus, das Lamm, was für uns geschlachtet wurde, damit wir Errettung bekommen können. Und deswegen sind das einfach diese Verknüpfungen, gerade auch so mit dieser Stelle zum Alten Testament, die uns eindeutig dazu auffordern, dass das Singen nicht einfach nur etwas ist, was im Alten Testament geschah, sondern es ist Musik und Singen ist auch etwas, was für uns heute aktuell ist. Also generell finden wir ja im Neuen Testament weniger Bibelstellen als im Alten Testament, was das Singen und Musikmachen betrifft. Aber es wird halt immer wieder zitiert, das Alte Testament, und konkret aufgefordert, dass wir singen sollen. Und genau. Dann eine Eigenschaft Gottes ist es ja zum Beispiel auch, dass er sich nicht verändert. Und deshalb war es sozusagen, oder derselbe, wie er damals war zur Zeit des Alten Testaments, so ist Gott auch heute. Und das bedeutet auch, wenn er im Alten Testament oft sagt, dass er keine Götter neben sich haben will und dass er alleine angebetet werden will, weil er ein eifersüchtiger Gott ist, dann hat das bis heute auch noch seine Gültigkeit. Das bedeutet einfach nur, dass diese Musik, die wir machen, die sollte ihn als Objekt haben, also Gott als Objekt haben, und das Ziel der Lieder und Musik und der Anbetung, die wir bringen, sollte immer sein, dies Gott zu bringen und ihm allein zu bringen. Und generell können wir diese Prinzipien auch rausnehmen für uns als grundsätzliche Prinzipien, wie wir also Musik machen sollen und oder dass wir das so übernehmen können, auch aus dem Alten Testament, diese Prinzipien, dass Musik Gott sehr wichtig ist und dass das ein Mittel ist, das Gott uns geschenkt hat, ihm auf diese Art und Weise zu loben, zu preisen und auch anzubeten. Wir kommen jetzt einmal in die Gemeindezeit, sag ich mal, oder in den Kontext der Gemeinde jetzt rein. Ich greife jetzt einmal so ein bisschen noch auf, was das Neue Testament über Anbetung, Singen und Musik sagt. Also im Alten Testament mussten die Menschen ja zum Tempel gehen, um anzubeten. Es war also eine ortsgebundene Anbetung. Was nun diese Anbetung im Alten Testament betrifft, verändert sich diese Anbetung ja fürs Neue Testament grundlegend. Das kann man ja nicht eins zu eins nehmen. Das ist zum Beispiel so etwas, was sich grundlegend geändert hat. Denn, also wie schon vorher erwähnt, hatte Jesus ja durch seinen Tod, er als perfektes Opferlamm, er hat das Opfersystem und die Anbetung im Tempel erfüllt und hat sozusagen dieses Opfersystem aus dem Alten Testament außer Kraft gesetzt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Stelle aus 1. Korinther 3, Vers 16 aufschlagen, das können wir einmal ganz kurz machen. 1. Korinther 3, Vers 16. Im Alten Testament war es so, dass die Menschen zum Tempel gehen sollten, um anzubeten, durch die Priester. Die Priester haben das stellvertretend für die Menschen gemacht. Und jetzt schaut mal, was da geschrieben steht. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Das heißt, das ist etwas, was grundlegend anders ist als im Alten Testament. Jetzt ist nichts mehr ortgebunden. Wir müssen nicht mehr irgendwo zu einem Tempel gehen, um anzubeten, sondern wir selbst sind der Leib Christi, wir sind der Tempel Gottes, wo Gott in uns wohnt. Also das heißt, wir sind der Tempel, unser Leib ist der Tempel, also der Wohnort Gottes. Und so wird die Anbetung Gottes von einer ortsgebundenen Anbetung zu einer personengebundenen Anbetung. Wir sind nicht mehr abhängig von Orten. Und das bedeutet auch, dass, genau, das hatte ich schon gerade gesagt, genau, es ist jetzt personengebunden. Viele mögen jetzt auch denken, vielleicht, okay, Anbetung, das verbinden wir nur mit Sonntagmorgens Gottesdienst. Aber das ist ja ein großer Irrtum, wir hatten das vorhin auch schon gehört in der Predigt, ja, Gottesdienst, Anbetung, das umfasst nicht nur einen Teil unseres Alltags, sondern es sollte unseren ganzen Alltag ausfüllen. Und wir wollen uns nun einmal zwei Schlüsselverse, also zu Gesang und Anbetung im Neuen Testament ansehen, die uns was ganz anderes sagen, als dass es nur ein kleiner Teil wäre in unserem Leben, den wir bringen sollten. Und ich möchte uns gerne diese Schlüsselverse, was neutestamentliche, unsere gemeindliche Musik betrifft, was die Schlüsselverse dafür konkret sind. Also es wäre zum Beispiel Epheser 5, Vers 17 bis 21. Das ist eine Stelle. Und die können wir auch jetzt aufschlagen. Und auch aufgeschlagen lassen oder den Finger drin halten später. Da heißt es, darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt Gott, dem Vater, Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das wäre jetzt einer der beiden Kernverse oder der Schlüsselverse für Musik. Und in diesem Vers und auch in dem folgenden, da finden wir drei von diesen vier Verben, die wir uns vorhin angeschaut haben, finden wir wieder. Ja? Redet zueinander mit Psalmen, ja, Psalo, und Lobgesängen und mit geistlichen Liedern. Ja, diese, das sind drei Verben von den vieren, die alleine in diesem einen Vers drinne stecken. Die zweite Kernstelle, die ist in Kolosser 3, Vers 16 bis 17. Die möchte ich uns auch einmal vorlesen. Kolosser 3, 16 bis 17. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Semikolon kommt jetzt. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ja, auch hier diese drei der vier Verben für Musik sind allein in dieser Stelle auch gebündelt. Wir werden gleich nochmal ein bisschen konkreter darauf eingehen und möchten, also auf diese Schlüsselverse meine ich, möchten jetzt einmal zu dem Punkt kommen, warum Christen singen. Oder warum singen Christen? Also erstens, weil wir dazu berufen sind, das hatten wir heute schon auch gehört aus 1. Petrus 2, Vers 9, diesen Vers. Also ebenso wie im Alten Testament hat die Musik und das Singen auch im Neuen Testament einen sehr hohen Stellenwert. Und wir Christen sind aufgefordert zu singen, Gott zu verherrlichen, ihn anzubeten, ihn groß zu machen, uns klein zu machen und ihn zu loben. Also Paulus erklärt ja uns, Petrus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr das Lob dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Also wir sind berufen, aus der Dunkelheit, aus der Finsternis heraus, und deswegen sollten wir singen. Wir sollten so erfüllt sein mit dem, dass wir singen. Und das können wir halt auch, oder dieses Lob Gottes verkündigen und ihn groß machen, das kann man wunderbar in der Form machen von Musik und Liedern. Zweitens, warum sollten Christen singen? Weil wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Also wir haben vorher gelesen, dass wir selbst der Tempel Gottes sind, und das heißt, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und wenn wir uns dazu nochmal Epheser 5, 18 nehmen, ja, eine dieser Kernstellen, da heißt es ja: Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung oder in anderen Übersetzungen heißt es auch ein unordentliches Wesen ist, sondern werdet voll Geistes. Also hier definiert Paulus, dass Betrunkensein eine Sünde ist. Und wenn wir uns mit Wein berauschen, dann werden wir von der Trunkenheit durch den Alkohol sozusagen kontrolliert. Das heißt, wir sind nicht mehr Herr, also in dem Sinne Herr über uns selbst, sondern der Alkohol, der kontrolliert uns. Und deshalb gebraucht Paulus das hier auch als Veranschaulichung, dass wir voll des Geistes Gottes werden sollen, damit nichts anderes und niemand anders uns kontrolliert, außer Gott selbst. Und wir sollen voll des Geistes werden, damit wir von Gottes Geist selbst kontrolliert werden. Und das ist eine kleine Veranschaulichung vielleicht so, dass man da sehen kann, je mehr wir mit dem Geist Gottes erfüllt oder gefüllt oder aufgefüllt sind, desto weniger Ungeistliches und Weltliches passt dann auch da hinein. Ja? Also je mehr, deswegen ist auch dieser Vergleich einfach so ein, wenn wir berauscht sind mit Wein, ja, daraus folgt ein unordentliches Wesen. Und jetzt benutzt Paulus das genau als Gegenargument: Nein, so sollt ihr nicht sein, sondern ihr sollt voll des Geistes sein. Also ihr sollt wirklich erfüllt sein davon, sodass wirklich nichts anderes mehr da reinpasst. Was bedeutet es denn, wenn Paulus schreibt, werdet voll des Geistes? Oder was ist für Paulus ein geisterfülltes Leben? Das beantwortet uns zum Beispiel auch der weitere Teil dieser Verse. Ich habe gerade an dem Vers das mit dem Semikolon kurz an oder beim Lesen dieses Verses gesagt. Ich hoffe, ihr habt das gemerkt. Der Satz ist nämlich so aufgeteilt, dass es einen Hauptsatz gibt und einen Nebensatz. Nebensätze, die können nicht alleine für sich stehen. Die wären dann ohne Bedeutung, ohne Bezug zu irgendetwas. Deswegen ist der Hauptsatz der Vers, den wir jetzt gerade gelesen haben: Sondern werdet voll Heiligen Geistes. So, und jetzt kommt der Nebensatz. Was bedeutet es, voll des Heiligen Geistes zu sein? Also dieser Teil, der jetzt kommt, der steht sozusagen in Abhängigkeit von dem: Werdet voll des Heiligen Geistes. Und das heißt, indem wir zueinander reden mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und das ist jetzt sozusagen die Antwort darauf, wie werden wir voll des Heiligen Geistes. Das ist wirklich dieses Zueinanderreden mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Das heißt, Musik spielt hier in dem Fall, das ist eine große Aufgabe, die wir als Christen für uns mitnehmen sollen, um voll des Geistes zu werden. Ja, das gehört mit dazu. Also wir sollen tun, was der Wille Gottes ist. Und dies hier ist ja die direkte Aufforderung an uns, zu singen und einander oder zueinander singen. Wir haben heute schon mal kurz erwähnt gehört, diese 77 Zueinanderstellen, ja, die Andreas Unau einmal erwähnt hatte. Das ist zum Beispiel auch etwas, ja, zueinander. Ja. Das geht viel um dieses Zwischenmenschliche, dass wir aufeinander als Gemeinde Acht haben. Und Musik ist etwas, was eint, was verbindet. Das hat wir gerade im Alten Testament auch gesehen, wo für den Krieg wurde vereint. Es gibt zum Beispiel Arbeitslieder, wo Brunnen gegraben wurden, auch im Alten Testament. Dazu haben sie sich vereint. Oder halt zum Sieg. Also Musik ist etwas auch, was vereint. Und dieses hier mit dem Zueinander, das ist halt, wie gesagt, eine direkte Aufforderung, wirklich uns zu erbauen. Oder wir singen, ich sag mal so, weil wir erfüllt sind des Heiligen Geistes. Dann ist das eigentlich auch Teil unseres Lebens. Also das ist ein biblisches Prinzip, welches wir Gläubige nehmen können aus der Bibel. Also diese Aufforderung, dass wir singen sollen, auch in der Gemeinde. Wir haben da nämlich auch eine Verantwortung unseren Geschwistern in der Gemeinde gegenüber, weil wir, wenn wir nicht singen, andere demotivieren können oder auch runterziehen können. Das kann zum Beispiel dann das Gegenteil bewirken. von erbauen. Ja? Singen zueinander sollte erbauend sein. Wenn wir nicht singen, ist das genau das Gegenteil, wir demotivieren. Ich weiß nicht, ob ihr das einmal irgendwo persönlich schon mal erlebt habt, wenn ihr irgendwo wart, wo gesungen wird. Aber es wird dann eher, ich sag mal nur, auch wenn es Allgemeingesang ist, vorne gesungen, aber in den Reihen selbst singt keiner. Ich habe jetzt vor einiger Zeit mal von jemandem persönlich gehört, der in genau so einer Lage war, und die Person, die eigentlich hätte singen wollen, die mir das erzählt hatte, hat sich sehr, sehr komisch gefühlt oder sehr demotiviert gefühlt, weil neben, rechts und links neben der Person absolut nicht gesungen wurde. Also weil das war einfach so. Da war jetzt nicht das Verständnis so, dass wenn man gemeinsam singt, dass man sich beteiligt, sondern einfach, man hat es einfach nicht gemacht. Und das kann auch sehr demotivierend sein. Ja, das heißt, wenn wir im Gottesdienst sind, haben wir eigentlich die Aufgabe, so wie wir es auch jetzt in diesen beiden Stellen schon lesen, zu diesem Zueinander. Ja, darum geht es immer. Zueinander, wir sollen auch erbauen, wir sollen ermutigen. Und das kommt bei allen diesen Stellen, diese 77 Stellen, Zueinanderstellen, wo es darum geht, einander aufzubauen, weil wir alleine in der Welt nicht bestehen können. Deswegen ist ja das, was Gott geschaffen hat, hier die Gemeinde, dass das sein Werk ist, in der so viele verschiedene Kulturen gebündelt sein können, was vorher gar nicht möglich war, dass sie zusammenkommen, Griechen, Heiden, Juden, ja, das habt ihr auch gehört. Und genau da kommen wir jetzt eigentlich als Gemeinde zum Tragen, wenn wir wirklich dieses ernst nehmen, uns zueinander singen und uns ermutigen mit Lobgesängen und Psalmen. Warum singen Christen? Dritter Punkt, weil wir dankbar sind, dass wir errettet wurden. Ja, unser Blick auf das Kreuz, der müsste uns eigentlich sowas von dankbar stimmen, weil Gott uns Menschen, uns elenden Menschen, wirklich diese Möglichkeit gegeben hatte, mit ihm Frieden zu bekommen. Und das ist durch seinen Sohn ermöglicht worden, durch sein Kommen auf diese Erde, durch seinen Tod am Kreuz, ja, und durch seine Auferstehung. Und wenn wir nur daran denken, dass wir eigentlich diese Strafe hätten tragen müssen und jetzt aber wissen, dass Jesus an unserer Stelle unsere Strafe getragen hat, sollte das uns nicht eigentlich voll mit Dankbarkeit stimmen, dass wir eigentlich gar nicht mehr anders können, als Gott zu Lob singen oder zu preisen? Da können wir uns ja auch einmal, ich sag mal so, jeder für sich ein bisschen nachdenken, dass uns gerade dieses, dass wir errettet sind, dass wir aus der Finsternis herausgerissen sind in seine Herrlichkeit, dass das uns einfach nur mit Dankbarkeit stimmen sollte, und wir, eigentlich müsste der Gesang dann nur so raussprudeln aus uns. Ja, leider sind wir Menschen oft sehr vergesslich, und nicht umsonst bringen wir unseren Kindern dann immer bei, tausendmal, was musst du sagen? Ja, danke. Ja, immer dieses Danke sagen. Und dieses Danke sagen, das ist auch etwas, was wir in der Bibel immer wieder antreffen. Und so sehen wir das zum Beispiel auch bei diesen beiden Schlüsselversen, die wir uns gerade notiert haben. Aus Epheser 5, Vers 20, sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles. Und aus Kolosser 3 ist das der Vers 17. Und was immer ihr tut in Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt dem Vater durch ihn. Also so wie wir unseren Kindern versuchen beizubringen, Danke zu sagen, erinnert uns die Bibel oder sehr viele Stellen in der Bibel daran, nicht zu vergessen, Gott zu danken. Weil wir sind vergesslich, dass wenn wir etwas bekommen haben, wofür wir lange gebittet oder gebeten haben, dann freuen wir uns, aber oft auch vergessen wir, Danke zu sagen. Und diese Dankbarkeit, das sollte eine Grundstimmung unseres Christenseins sein. Und das ist nämlich auch ein Merkmal von uns Christen, wenn wir dankbar sind. Oder wir sollten dankbar sein. Das ist eigentlich eine Aufforderung. Und unser Dank, der darf eigentlich niemals verstimmen. Und wir Gläubige, wir dürfen auch durch Gottes Gnade lernen, situationsunabhängig dankbar zu sein. Es ist vielleicht nicht immer einfach und vielleicht auch einfach gesagt von hier vorne, ja, dass man in jeder Situation dankbar sein sollte. Aber alleine dadurch, dass wenn wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, und das müssen wir wirklich tun, dass wir errettet wurden und was Gott für, also auf sich genommen hat, seinen eigenen Sohn so leiden zu lassen für uns, dann dürfen wir lernen, auch in jeder Situation dankbar zu sein und alles in die Hand Gottes zu übergeben an Sorgen und an Lasten, die wir haben und Schwierigkeiten, und dass Gott souverän herrscht über alles und dass er alles in seiner Hand hält und dass wir eigentlich uns da zurücklegen können, ja, bei ihm. Aber das ist etwas, was wir lernen müssen, was wir auch verstehen müssen. Und das ist halt auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geschieht. Aber diese Grundhaltung eines Christen sollte die Dankbarkeit sein, und das sollte man in unserem Leben auch sehen. Zum Beispiel, also weil wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und weil wir dankbar sind für Gottes Handeln in unserem Leben, deshalb sollen wir singen. Der Psalmist im 19. Psalm, der drückt dies zum Beispiel so aus: Es fließt die Rede Tag für Tag und Nacht für Nacht tut sich Botschaft kund. Also es fließt sozusagen über, ja, dieser Dank. Kommen einmal zum weiteren Punkt. Wer sollte singen und für wen sollten wir singen? Also wir hatten aus 1. Petrus 2, Vers 9 schon gehört, dass wir Gläubige zu Priestern berufen sind. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal lesen bis Vers 10, das, was wir gehört hatten schon. Einfach, dass wir uns das wirklich noch mal merken. Ihr aber, also 1. Petrus 2, 9 bis 10, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Und weiter dann der Vers 10. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Also damals im Alten Testament, da konnten nur die Priester ja Gott anbeten und ihm Opfer darbringen, stellvertretend für die Menschen, die dahin kamen und das tun wollten. Heute im Neuen Testament sind wir selbst berufen zu Priestern. Und deshalb ist jeder Einzelne, und die Betonung liegt wirklich auf jeder, es ist nicht ein Chor, der singt, oder nur ein Chor, der singen muss. Es ist nicht eine Gruppe, die nur singen muss, sondern es ist wirklich jeder aufgerufen dazu, Gott zu anbeten und zu Lob singen. Deswegen, alleine auch aus dieser Stelle, dürfen wir nicht uns zurücklehnen, wenn wir sagen, okay, ich kann zum Beispiel jetzt nicht singen, deswegen werde ich grundsätzlich nicht singen. Das ist nicht die Grundhaltung, die wir als Christen einnehmen sollten, wenn wir diese zwei Verse jetzt gerade gelesen haben. Also wir sind berufen zum Priestern und dann sollen wir anbeten. Und der Gesang, der ist halt ein Teil, den wir in unserem Leben als Anbetung Gott darbringen können. Ja, und weil wir halt ein priesterliches Geschlecht sind, sollen wir Lob singen, ehren und anbeten. Und Gott soll das Objekt unserer Anbetung sein und des Lobgesangs. Und alles andere, was uns dazu verleitet, Gott von dem ersten Platz in unserem Leben runterzunehmen, dann könnt ihr jetzt dieses Wort mit dem Objekt einmal nehmen und dann könnt ihr merken oder sehen, was an diese Stelle gerutscht ist, an die erste Stelle, und dann ist dieses zum Götzendienst geworden. Ja? So beschreibt das die Bibel. Wenn Gott nicht an erster Stelle ist, sondern etwas anderes, dann ist dieses andere der Gott, den wir anbeten. Und deswegen wäre das dann Gott nicht wohlgefällig, weil wir auch gehört haben, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott beansprucht die Anbetung für sich alleine. Und das von seinem ganzen Volk, von jedem Einzelnen von uns Gläubigen. Wir hatten gerade auch schon gehört, wir sollten zueinander singen. Ja, das ist auch ein Punkt. Für wen sollten wir singen? Wir haben gerade gehört, also wer? Alle, ja, alle Gläubigen. Und für wen? Zum einen ist Gott das Objekt und zum anderen sollten wir zueinander singen, so wie wir es auch gerade gehört hatten. Wenn dieses nämlich öffentlich, oder diese Lobgesänge öffentlich stattfinden, dann ist das wie eine Art dreifache Konversation, so hatte ich das rausgelesen. Zum einen sprechen wir mit Gott, zum anderen sprechen wir zueinander und in unseren Versammlungen und durch sein Wort spricht Gott zu uns. Also das ist so ein, wie so eine Art dreifache Konversation, die stattfindet, wenn wir Lob singen zueinander. Das heißt, Gott wird dadurch geehrt und die Geschwister, die dabei sind, die werden ermutigt und erbaut. Und deshalb ist der Gesang auch, ich sag mal so, ein so wichtiges Element in diesen geistlichen Gemeinschaften in der Gemeinde. Jetzt kommen wir dann einmal zu dem Punkt, wie sollten wir singen? Ihr habt die Überschrift bei euch jetzt grob schon mal, ich sag mal so, das steht ja dann auch demütig und mit Herzen auf Gott gerichtet. Ja, Gott nimmt seine Anbetung, hatten wir gehört, sehr ernst. Und wenn wir uns einmal Jesaja 6 anschauen, das ist eine sehr spannende Stelle, Jesaja 6, da wird uns von Seraphim, also von Engeln berichtet, die den Gott anbeten und die rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ja, das ist Jesaja 6. Das ist diese Situation, wo Jesaja selber sagt, als er die Herrlichkeit Gottes sieht, wehe mir, ich vergehe. Ja, das heißt, das ist, wie wir am Anfang gesagt haben, dass Anbetung immer etwas mit hatte, sich zur Erde fallen, mit dem Haupt niederbeugen, knien. Auch hier jetzt bei Jesaja, wehe mir, ich vergehe. Er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen und ich vergehe. Ja. Und das ist einfach, weil Gott so heilig ist, da kann man gar nicht anders, als sich vor ihm zu beugen. Und so sollte unsere Haltung auch sein, dass wir demütig sind, dass wir nicht erhobenen Hauptes, sozusagen stolz zu der Anbetung kommen, sondern dass wir wirklich demütig und mit treufertigem Herzen zu Gott kommen. Wir sehen zum Beispiel auch ein schlechtes Beispiel dafür, wo jemand das nicht so geachtet hatte, die Söhne Aarons, zum Beispiel Nadab und Abihu. Sie haben falsches Feuer gebracht und sie mussten sofort sterben. Also Gott nimmt seine Anbetung ernst. Und wenn wir nochmal kurz zu dieser Stelle aus Jesaja zurückspringen, dann gibt es hier ganz was Interessantes zu entdecken. Und zwar, die Engel, die haben 6 Flügel, die Seraphim. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, wie viele Flügel benutzen sie, um Gott zu dienen und wie viel benutzen sie, um sich zu bedecken. Ja? Da sehen wir zum einen, 2 Flügel benutzen sie, um ihre Füße zu bedecken. 2 Flügel benutzen sie, um ihr Angesicht zu verdecken. Und 2 Flügel benutzen sie, sag ich mal jetzt, hier steht es halt zum Fliegen, aber es ist ja, sie dienen Gott in dem Moment, ja. Also benutzen sie zum Dienen. Das heißt, wir haben 4 Flügel zum Bedecken und, ich sag mal, nur, in Anführungsstrichen, 2 zum Dienen. Das heißt einfach, weil Gott so heilig ist und so ehrerbietig, mit so einer Grundhaltung sollten wir auch, ich sag mal, an diese Anbetung rangehen, dass das nicht einfach nur etwas ist, dass wir kommen können, wie wir wollen, sondern es ist wirklich, unser Herz muss ausgerichtet sein auf Gott. Es muss eine demütige Haltung einnehmen. Unser Herz muss vorbereitet sein, wenn wir, ich sag mal, in diese direkte Anbetung reingehen. Und es sollte aber auch, ich sag mal, die Gedanken sollten nicht, ich sag mal, schon im Gottesdienst, bei dem Mittagessen sein oder bei der Arbeit, die auf uns zu Hause wartet, sondern wir sollen ungeteilt, wenn wir konkret anbeten, ungeteilt auf Gott ausgerichtet sein. Deswegen ist auch die Frage nach dem, wie soll ich singen, so wichtig, wenn wir Gott anbeten durch Musik, weil es um Gottes Heiligkeit geht. Deswegen sollen wir eine demütige Haltung einnehmen. Ich werde ein bisschen Gas geben. Deswegen einmal kurz die Wirkungsweise von Musik. Das ist sehr komplex, die Wirkungsweise, weil jeder mit Musik etwas anderes verbindet. Jeder hat gewisse Erfahrungen gemacht mit Musik. Dementsprechend ist auch seine Empfindung, wenn er Musik hört, anders als die des Nachbarn zum Beispiel. Ja? Jeder empfindet Musik sehr subjektiv, aber Fakt ist, dass Musik immer eine Wirkung auf uns Menschen hat und die ist niemals neutral. Und diese Musik, die wirkt sich in vielen Lebensbereichen von uns aus. Wenn wir einfach mal daran denken, hat uns ein Lied in einer traurigen Situation schon mal geholfen, irgendwie aufgebaut zu werden? Oder wie wirkt Musik auf uns, wenn wir glücklich sind oder wenn wir ja einfach in diesen vielen verschiedenen Lebensbereichen die Musik, die wir heute haben, zum Beispiel haben? Also die kann aufbauend sein, das finden wir zum Beispiel, wo Paulus und Silas im Gefängnis sind, da stimmen sie ja einen Lobgesang an. Die Musik kann aber auch beruhigend und entspannend sein. Das sehen wir zum Beispiel bei Saul, über den immer ein böser Geist war. Und wenn David auf seiner Harfe gespielt hatte, dann ging es ihm besser. Er hatte Erleichterung erfahren, Entspannung, Beruhigung erfahren. Aber wir können das auch zum Beispiel bei persönlicher Freude finden, diese Musik. Das sehen wir auch an diesem Beispiel von dem verlorenen Sohn, ja, dass die Freude des Vaters so groß war, dass es einfach ein Fest werden musste, damit da gesungen wurde, weil der Sohn, der verloren war, nach Hause gekommen ist. Aber ebenso zeigen uns diese Bibelstellen auch auf, dass Musik für biblisch falsche und sündige Handlungen genutzt wird, zum Götzendienst zum Beispiel, wie wir auch gelesen haben von dem gegossenen Kalb, wo die Israeliten dann da auch gesungen hatten und Musik gemacht hatten. Das kommt uns kurz zu der Frage, Musik im persönlichen Rahmen, zu Hause, für uns persönlich, alleine oder auf dem Weg zur Arbeit. Also wenn wir diese Wirkungsweise, über die wir jetzt gerade, ich sag mal, schnell drüber gekommen sind, nehmen, heißt das dann immer, dass wir nur geistliche Musik hören müssen? Die Antwort ist nein, aber es gelten trotzdem diese Anforderungen, die wir in 1. Korinther 10, Vers 31 haben. Das heißt, dass wir auch beim Musik hören und wie alles andere in unserem Leben auch zur Ehre Gottes dienen soll. Das ist diese Stelle aus 1. Korinther 10, Vers 31. Ja, soll zur Ehre Gottes dienen. Das heißt, egal ob wir zu Hause hören Musik, gilt dieses Prinzip aus 1. Korinther 10, Vers 31, es soll zu Ehre Gottes geschehen. Und wenn da zum Beispiel unbiblische oder unmoralische Texte in den Liedern vorkommen oder wir Texte gar nicht verstehen, was da eigentlich gesungen wird und wir wissen gar nicht, was der Sinn dieses Liedes ist, wäre es eigentlich sinnvoller, aufzuhören, das zu hören. Also solche Lieder sind tabu eigentlich für uns. Und hierbei ist jeder Einzelne für sich selbst verantwortlich vor Gott in seinem Gewissen, welche Musik wir hören. So wie wir gerade auch gehört haben, wir sind auserwähltes Geschlecht, ein Priestertum. Und diese Anbetung, das ist auch etwas, wie wir Musik hören. Wir beschallen uns mit Musik sehr viel heutzutage, glaube ich. Und das beeinflusst uns, weil Musik, haben wir gehört, ist nicht einfach neutral, sondern es wirkt immer. Und deswegen müssen wir auch dort aufpassen, womit wir uns beschäftigen beim Musikhören, im privaten Gebrauch zum Beispiel. Im öffentlichen, gemeindlichen Rahmen, einmal noch ganz kurz, da hatten wir uns ja diese Schlüsselverse aus Epheser 5 und Kolosser 3 angesehen und das beinhaltet genau das, wonach Lieder oder Musikstile oder Instrumente ausgewählt werden sollten. So generell lässt uns die Bibel in diesem was Musikstil oder Lieder oder so aus oder was das heißt für uns, lässt uns gewisse Freiheiten, aber wenn wir diese zwei Kernstellen nehmen und Musik danach bewerten, dann müssten wir eigentlich sofort feststellen, was Musik ist, die geistlich gut ist und was Musik ist, die uns eigentlich runterzieht. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass wenn ihr irgendeine Musik gehört habt und ihr fühlt euch irgendwie schlecht danach oder so, das sind dann solche Sachen, wo man dann wirklich hinterfragen muss, wird das biblische Prinzip von diesen beiden Schlüsselstellen, liegt das dort zugrunde oder ist das eigentlich komplett falsch? Und es ist zum Beispiel so, dass nicht die Atmosphäre und die Lichtspiele auf der Bühne oder der Rauch oder die Scheinwerfer uns dazu einstimmen sollten, singen zu wollen. Das wäre der falsche Weg. Nicht, dass wir von außen beeinflusst werden und dann singen wir, sondern unser Herz müsste berührt sein von der Botschaft, von der Errettung Gottes. Und daraus, aus dem Herzen heraus, wollen wir singen. Und das ist auch eigentlich das, worauf es ankommt, auf das Herz, dass wir bei der Anbetung, beim Gesang aus unserem Herzen heraus beginnen. Und damit, das geht nämlich auch in diesen beiden Schlüsselstellen so rein, dass es anfängt, die Musik im Herzen. Ja, das steht ja auch da so drin. Und deswegen ist das da, diese Reihenfolge wichtig, nicht von außen und dann kommt Musik aus uns, sondern von innen ist der Lob da und der will einfach nach außen. Das wäre die richtige Reihenfolge. Wir müssen halt ergriffen sein von dem, so dass wir Gott wirklich einfach nur noch anbeten möchten, von dem, was er uns gegeben hat. Und die Frage sollte nicht immer sein von uns aus, wie weit darf ich noch gehen, dass es gerade so akzeptabel ist, ja, geistlich oder ungeistlich. Das sollte nicht unsere Frage sein, mit der wir sozusagen daran gehen sollten, sondern wir sollten den umgekehrten Weg gehen und uns als Christen ehrlich fragen, wie ehre ich denn Gott am meisten? Ja, jeder hat nämlich persönliche Vorlieben, jeder hat einen persönlichen Geschmack, dem einen gefällt das, dem anderen das. Und hierbei sollten wir aber nicht nur, ich sag mal, auf uns konzentriert sein, was gefällt mir am besten, was tut mir am besten, sondern was gibt denn Gott am meisten die Ehre? Und mit der Musik, die ich zum Beispiel mache. Und da gilt auch der Vers aus 1. Korinther 10, 31, ja, wir sollen alles zur Ehre Gottes tun. Und unsere persönlichen Motive zum Musikhören und Musikmachen hinten anstellen und wirklich gucken, was gibt Gott am meisten Ehre und Lob. Zu diesen Stellen jetzt, nach welchen Kriterien beurteile ich Musik, sind eigentlich, ich habe es mir nur hier vorne aufgeschrieben, ist einmal die Stelle 1. Korinther 10, 31, dann Epheser 5, 17 bis 21, Kolosser 3, 16 bis 17. Das sind diese drei Stellen, nach denen wir Musik bewerten können und beurteilen können. Und ich will jetzt nur einmal kurz die, das ist schon sehr spät, entschuldigt, aber kurz die prüfenden Fragen uns einmal nur vorlesen und es muss keiner darauf antworten. Sind wir mit ganzem Herzen bei der Sache, wenn wir Gott Lob singen? Zweitens, hängt es von der Musik oder davon ab, wie gut der Chor singt oder hängt es von anderen sonstigen Faktoren ab, wie sehr wir mit unserem Herzen dabei sind? Singen wir anderen zu? Und viertens, singen wir in dem Bewusstsein, dass unser Gesang tatsächlich der Ermutigung und der Unterweisung anderer in der Wahrheit und in dem Wort Gottes dient. Das wäre es jetzt erstmal von meiner Seite. Das war sehr viel und wie ihr seht, das wird halt auch aufgenommen und es wird auch auf der Website dann später nochmal zum Nachhören sein und da kann man sich das dann auch nochmal gerne nachhören. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Geduld. Ich bin jetzt ein bisschen sehr überzogen. Aber ich würde vielleicht noch mal ganz kurz zum Ende beten und dann können wir auch sofort unterblitzen.